Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Das folgende Hörspiel aus dem Jahr 1985 enthält Begriffe und Stereotype, die heute als rassistisch erkannt werden. Wir haben uns dennoch entschlossen, diese Produktion zu publizieren, weil wir alle Folgen der historischen RIAS-Reihe Professor van Dusen zugänglich machen wollen. Solche Inhalte spiegeln die Rundfunk- und Zeitgeschichte, nicht aber die gegenwärtige Haltung von Deutschlandfunk Kultur. Baranka, hier Baranka, beim Einsteigen beeilen und die Türen schließen. Trostloses Nest. In der Tat. Professor van Dusen im Wilden Westen. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Professor? Mein lieber Hedge, was gibt es denn? Sehen Sie mal zur Tür. Ein Indianer. Ein richtiger Indianer in unserem Abteil. Und deshalb stören Sie mich beim Lesen in meinen Forschungen? Hau! Ich, heilige Pfeife des Friedens, welche dem großen Geist wohlgefälligen Rauch zum Himmel sendet. Großes Häuptling der Pueblos. Hau! Hier, sehr freundlich. Professor van Dusen. Professor, doch nicht so. Hau! Er, Professor Dr. Augustus van Dusen, großer Wissenschaftler und Kriminologe. Amateurkriminologe, bitte. Großer Wissenschaftler und Amateurkriminologe, welcher unter allen Bleichgesichtern bekannt und berühmt ist als die Denkmaschine. Ich, Hutchinson Hedge, Meister des Wortes und der Feder. Hau. Uff, uff. Großes Häuptling durstig. Gib Häuptling Feuerwasser. Wenn's weiter nichts ist. Der vorausschauende Reisende hat stets eine Taschenflasche Whisky bei sich. Bitte sehr, Häuptling. Wie war der Name? Heilige Pfeife des Friedens, welche dem großen Geist wohlgefälligen Rauch zum Himmel sendet. Viel zu lang. Wenn's recht ist, sage ich kurz und schlicht Pfeife. Prost, Häuptling, Pfeife. Hau! Die edlen roten Krieger sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wundert Sie das, mein lieber Hedge? Wenn Sie ihm Alkohol geben? Uff! Mehr Feuerwasser! Da haben Sie's. Das gibt es nur in Texas, hätte ich fast gesagt. Aber wir waren nicht in Texas. Wir waren in Neumexiko auf den Schienen der Denver-Rio Grande-Eisenbahn, kurz vor Santa Fe. Sie werden fragen, wie sind Sie in den Wilden Westen geraten, der große Professor und sein nicht ganz so großer ständiger Begleiter? Darauf antworte ich, in allerhöchstem Auftrag. Und das kam so. Am 8. Juli 1902 saß ich, wie so oft, bei van Dusen in der 35. Straße. Wir tranken Whisky bzw. Mineralwasser, redeten ein bisschen über den merkwürdigen Gaslichtmord, der gerade hinter uns lag. Da meldete der Diener des Professors einen Besucher. Seine Karte, Sir. Danke, James. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich lasse bitten. Sehr wohl, Sir. Was? Teddy Roosevelt persönlich? So ist es. Teddy Roosevelt höchstpersönlich. Hi, Prof. Freue mich, Sie mal wiederzusehen. Immer munter, immer frisch. Und Sie sind sicher dieser Hedge, der im Daily New Yorker die Artikel über den Prof und seine Fälle schreibt. Wacker, wacker. Nehmen Sie doch Platz, Mr. President. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ah, na klar, dürfen Sie, Prof. Preisfrage. Was trinkt ein richtiger Mann und hundertprozentiger Amerikaner? Bourbon, würde ich sagen. Genau, Mr. Hedge. James, Bourbon für den Präsidenten. Sehr wohl, Professor. Ja, Sie wundert sich vielleicht, dass ich so einfach bei Ihnen reinschneie, Prof. Aber Sie kennen mich ja, immer direkt drauf los. Das ist mein Motto. Und weil ich gerade in New York war, als ich die Nachricht kriegte, da dachte ich, Teddy, dachte ich, hier kann nur einer was machen und das ist der gute alte Prof Van Dusen. Am besten gehst du gleich mal vorbei. Und hier bin ich. Das sehe ich, Mr. President. Seien Sie willkommen. Sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann. Moment, Prof. Erstmal Prost. Sehr zum Wohl. Oh, so. Zur Sache. Wir brauchen Sie, Prof. Amerika braucht Sie. Ich brauche Sie. So, falls es sich wieder einmal um diese militärische Erfindung handeln sollte, das gepanzerte Landfahrzeug. Tank, Prof, Tank heißt das Ding. Falls es sich also wieder um diesen Tank handeln sollte, so ist meine Antwort unverändert. Nein, aus gutem Grund, nein. Und da muss ich Ihnen wieder sagen, wie vor einem halben Jahr, verdammt unpatriotisch von Ihnen, Prof. Unpatriotisch und unamerikanisch, jawohl. Ich bin ein Mann des Friedens, Mr. President. Macht doch nichts. Frieden, mein lieber Prof, Frieden erreicht man nur durch Krieg. Krieg bedeutet Expansion, Expansion bedeutet Fortschritt. Und ich frage Sie, was ist amerikanischer als der Fortschritt? Schöne Wahlrede, Mr. President. Danke. Ja, dann kommen Sie mal wieder runter, Prof. Dafür, dass Sie mir den Tank erfinden, dafür brauche ich Sie gar nicht mehr. Dafür habe ich schon jemand. Ausgezeichneten Mann, mindestens so gut wie Sie, Prof. Was Sie nicht sagen. Darf ich mir die Frage erlauben, um wen es sich handelt? Fragen Sie, Prof, direkt drauf los, wie ich immer sage. Der Mann heißt, Thomas Alva Edison. Was sagen Sie nun? Keine schlechte Wahl, Mr. President. Ein nicht unbegabter Techniker, ein brauchbarer Handwerker. Oh, immerhin, Fotograf, Dynamo, elektrische Glühlampe. Und der Tank, Mr. Hedge, so gut wie jedenfalls. Das Ding ist praktisch fertig. Und dann passiert sowas. Wenn Sie uns nur noch verraten würden, was geschehen ist, Mr. President. Habe ich das noch nicht gesagt? Edison ist verschwunden. Spurlos. Und der Tank auch. Deshalb brauche ich Sie doch, Prof. Nicht als Wissenschaftler oder Erfinder. Ich brauche Sie als Detektiv. Bitte, Mr. President. Meine gelegentlichen Exkursionen in den Bereich der Kriminologie pflege ich keinesfalls als professioneller Detektiv durchzuführen. Vielmehr strikt als Amateur. Auf diese Unterscheidung lege ich größten Wert. Ich bitte, sich danach zu richten. Von mir aus, Prof, Detektiv, Kriminologe, Amateur, so alles wurscht. Hauptsache, Sie setzen sich in den Zug, fahren nach Neumexiko, lassen sich da alles berichten und schaffen mir Edison und den Tank wieder ran. Sagten Sie Zug, Mr. President? Ja. Und Neumexiko? Na klar, Prof. Was ich zu Hause in Menlo Park, kann der gute Edison schließlich keinen Tank rumfahren lassen. Spione, Prof. Anarchisten, Terroristen, Agenten. Vor 10 Tagen habe ich das Gesetz über den Panama-Kanal unterschrieben. Die Länder da unten, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, die lauern jetzt doch bloß darauf, uns ein Bein zu stellen. Deshalb habe ich Edison in den Westen geschickt. Wo Männer noch Männer sind. Ja, jawohl, Mr. Hedge. Wo noch Platz ist für Helden und Pioniere. Und wenn es nicht genug Platz gibt, dann macht man sich welchen. Die Armee hatte ein geeignetes Versuchsgelände ausgesucht auf einer Hochebene in Neumexiko bei Santa Fe. Los Alamos hieß es. Die Pueblo-Indianer, die da wohnten, waren kurzerhand umgesiedelt worden. Man hatte Zäune gezogen, Wachen aufgestellt und Mr. Edison erfand, auf Teufel komm raus, bis er verschwand. So kam es, dass wir, der Professor und ich, am 13. Juli 1902, 12 Uhr mittags oder etwas später, auf dem Bahnhof von Santa Fe aus dem Zug stiegen. Natürlich hatte Van Dusen sich breitschlagen lassen. Er ist eben doch ein Patriot, auf seine Art. Und er ist Kriminologe. Amateurkriminologe, mein lieber Hedge. Und davon ganz abgesehen. Mr. Roosevelt, mag ich auch keinerlei Sympathie für seine Person und seine Ansichten hegen, ist immerhin der Präsident unseres Landes. Sein Wunsch ist Ihnen Befehl, Professor. Bitte? Befehl. Professor Van Dusen nimmt von keinem Menschen Befehle entgegen. Von keinem, wer es auch sei. Professor Van Dusen, Mr. Hedge, wenn ich nicht irre? Sie irren nicht, guter Mann. Ich bin es. Und ich bin's auch. Sehr gut. Ich habe den Auftrag, Sie im Namen der US Army in Santa Fe zu begrüßen. Captain Ketchup, zu Ihrer Verfügung. Folgen Sie mir. Wohin, Captain? Nach Los Alamos natürlich. Kommen Sie, Gentlemen. Das Automobil wartet. Oh, fast vergessen. Diese Urkunde soll ich Ihnen überreichen. Ausgestellt von der Regierung des Territoriums Neu-Mexiko. Auf Befehl des Präsidenten. Danke, Captain. Wie ich hier lese, werde ich für die Dauer meines Aufenthalts zum US Marshal ernannt. Mit allen Vollmachten und mit Sonderrechten. Ja, und ich? Zeigen Sie mal, Professor, lassen Sie mich auch mal sehen. Oh, ich bin stellvertretender Marshal. So ist es, Gentlemen. Bitte, Ihre Sterne. Ich kann's nicht fassen. Ich, Hutchinson Hedge, Reporter und Van Dusen-Assistent, ich bin Marshal im Wilden Westen. Aber da muss ich doch gleich... Hedge! Was fällt Ihnen ein? Kommen Sie zurück! Nur ein paar Minuten, Professor! So viel Zeit muss sein! Ich war begeistert. Ach, was? Begeistert ist gar kein Ausdruck. Ich war außer mir vor Wonne. Marshall im Wilden Westen, wie Weiland Wyatt Earp. Das hatte ich mir immer gewünscht, seit ich als kleiner Junge Buffalo Bills Wildwestschau bewunderte und stapelweise Groschenhefte verschlungen hatte. Und dank dieser meiner Vorbildung wusste ich auch ganz genau, wie ein richtiger Marshall auszusehen hatte. Ich lief von einem Geschäft zum anderen und als ich wieder auf dem Platz vor dem Bahnhof auftauchte, wo Van Dusen und der Captain schon ungeduldig warteten, neben dem Automobil, da machte ich dann auch großen Eindruck. Wenn auch ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Mein lieber Hedge. Hallo, wollen Sie zum Maskenball? Ich wüsste nicht, was es da zu lachen gibt. Das ist eine Original-Wildwest-Ausrüstung mit allem, was dazugehört. Ja, ja, ja. Stetsnut, kariertes Hemd, Beinschützer aus Bärenfell. Äußerst praktisch bei der hier herrschenden Hitze. Cowboy-Stiefel mit mexikanischen Sporen, sechsschüssiger Revolver, Lasso. Wen wollen Sie damit einfangen, Mr. Edison? Seien Sie vernünftig, mein lieber Hedge. Entledigen Sie sich dieser Maskerade. Dafür haben wir keine Zeit mehr, Professor. Lassen Sie Mr. Hedge nur in seinem Kostüm. Wenn Pancho La Cascabela ihn sieht, muss er vielleicht so zittern, dass er Mr. Edison freiwillig herausgibt. Pancho La Cascabela? Pancho die Klapperschlange? Mhm. Ein ungewöhnlicher Name. Was hat dieses Reptil mit Edisons Verschwinden zu schaffen? Gleich, Professor. Steigen Sie erstmal ein. Sie auch, Mr. Hedge. Aber seien Sie vorsichtig mit den Sporen. Das Automobil gehört der Armee. Schöner Wagen. Ist ein Thomas. Vierzylindermotor. 35 Pferdestärken. Unterwegs werde ich Ihnen alles berichten, was ich über die Sache weiß. Allzu viel wusste er nicht, der gute Captain Ketchum. Vor genau einer Woche war Edison im Morgengrauen mit seinem Panzerautomobil oder Tank, wie Teddy Roosevelt sagte, aus dem Tor von Los Alamos gerattert. Das hatte er schon öfter getan, weil er seine Erfindung testen wollte. Das Ding funktionierte nämlich noch nicht sehr gut, sagte der Captain. Es kroch und stotterte und meist blieb es ganz liegen und musste von Muli-Gespannen nach Los Alamos zurückgeschleppt werden. Aber am fraglichen Morgen tat es der Tank. Ausnahmsweise. Edison tuckerte über die kahle Mesa, verschwand am Horizont und blieb seitdem verschwunden. Seine Spuren wurden verfolgt bis zu einem kleinen Salzsee, etwa 5 Kilometer südlich von Los Alamos. Und da hörten sie plötzlich auf. Einfach so? Einfach so, Mr. Hedge. Interessant. Zuerst dachten wir, die Indianer stecken dahinter. Die Burschen, die wir hier rausgesetzt haben. Pueblos. Sie meinen meinen Freund Häuptling Pfeife? Kann ich mir nicht vorstellen. Inzwischen wissen wir, dass wir uns geirrt haben. Vor ein paar Tagen lag das hier am Tor von Los Alamos. Lassen Sie mal sehen, Captain. Ein Stück Papier. Nicht eben sauber. Beschrieben. Und daran befestigt ist, wenn ich mich nicht irre, und das halte ich für ausgeschlossen, die Schwanzrassel einer Crotalus durissus. Aha, Eine Narzissus? Einer Klapperschlange, mein lieber Captain. Jawohl, Professor, die Rassel einer Klapperschlange. Das Zeichen von Pancho La Cascabela. Den bereits erwähnten. Und wer ist Pancho La Cascabela? Ein mexikanischer Bandit. Bekannt und berüchtigt. Diesseits und jenseits der Grenze. Man hat ihn La Cascabela genannt, weil er so listig ist wie eine Klapperschlange. Und so tödlich. So, so. Und was hat die Klapperschlange uns mitzuteilen? Senores Gringos, ich habe mir erlaubt, einen gewissen Senor Edison mitsamt seiner eisernen Kutsche in meine Obhut zu nehmen. Beide habe ich so lieb gewonnen, dass ich mich nicht mehr von ihnen zu trennen wünsche. Suchen Sie nicht, Senores Gringos. Sie werden nichts finden, wohl aber höchlichst erzürnen Ihren ergebenen Diener Pancho, genannt La Cascabela. Ein wohlerzogener Bandit. Verschlagen, Professor. Hinterhältig. Typisch Grieser. Wir nehmen an, er will sich den Tank für seine künftigen Raubzüge unter den Nagel reißen. Möglich. Vielleicht ist er ein patriotischer Mexikaner und will Amerika ins Auswischen, indem er unseren besten Erfinder klaut. Bitte? Zweitbesten Erfinder. Und seine neue Erfindung gleich dazu. Ach, das wäre möglich. Nun, wir werden sehen. Gleich morgen früh werden Sie uns zum Salzsee führen, Captain. Zu Befehl, Professor. Wir werden ein bisschen Zeit brauchen. Das Automobil müssen wir dann nämlich in der Garage lassen. Warum? Weil es kein Tank ist, Mr. Hedge. Für ein normales Fahrzeug ist die Strecke zu unwegsam. Sollen wir etwa laufen? Nicht doch, Mr. Hedge. Wir werden reiten. Auf Maultieren, wie es hierzulande üblich ist. In der mexikanischen Arbeitersiedlung bei Los Alamos können Sie sich Reitmulis und Packtiere mieten. Und, wenn ich Ihnen raten darf, nehmen Sie sich auch einen Arriero. So heißen hier die Maultiertreiber. Allein werden Sie mit den störrischen Biestern nicht fertig. Da war ich nicht so sicher. Professor Van Dusen wird mit allem und jedem fertig. Mit Verbrechern, mit Atomen und auch mit Mulis. In Los Alamos machten wir einen kurzen Höflichkeitsbesuch beim Kommandanten Oberst Pickett und sahen uns dann ein bisschen um, wobei der Professor sich natürlich in erster Linie für Edisons Aufzeichnungen interessierte und für seine Werkstatt. Am nächsten Morgen wanderten wir mit Captain Ketchup zur mexikanischen Siedlung, gleich vor dem Tor. Sie bestand aus ein paar weißen Lehmhäusern, einer kleinen Kirche und einem Platz oder einer Plaza, wie man hier sagte. Und auf der Plaza im Schatten des Kirchturms warteten 5 schläfrige Mulis mit dem dazugehörigen Arriero. Hey, du, komm her. Wie viel nimmst du für deine Mulis? Oh, gute Mulis, Senor General. Starke Mulis. Laufen über Berge, durch Canyons. Schnell und sicher. Alle 5 zusammen, $5 pro Tag. Mhm. Und du als Arriero, wie viel willst du haben? $2, Senor General. So viel? Du bist ja doppelt so teuer wie ein Muli. Si, Senor, aber ich bin auch doppelt so viel wert. Ja, ich kann lesen, schreiben, rechnen. Wie viel ist 2 plus 2? 4, Senor. Ausgezeichnet, mein Lieber. Besser hätte auch der klügste Professor nicht antworten können. Lassen Sie die Dummheiten, Hedge. Wie heißen Sie? Ich, Senor? Pedro. Senor. Sie sind engagiert, Pedro. Muchas gracias. Besorgen Sie Decken, Lebensmittel, Wasser, alles, was für eine längere Tour nötig ist. Si, Senor. Eine Stunde später zog eine Karawane von 5 Mulis über die kahle, steinige Hochebene südlich des Pelado Peak im Chemisgebirge. Eins der Mulis war gewaltig bepackt mit Kisten, Kanistern, zusammengerollten Decken. Auf den übrigen 4 Tieren saßen Reiter. Van Dusen, Captain Ketchup, Pedro, unser Arriero und ein stellvertretender Marshal in vollem Wildwestkostüm. Der Professor hatte alles versucht, aber ich war hart geblieben. Wenn ich schon auf einem bockigen Mudi durch wilde westliche Wüsten reiten musste, wollte ich stilvoll angezogen sein. Die Sonne brannte vom Himmel. Kein Baum, kein Strauch, kein Schatten, nur Felsbrocken, Agaven, Kandelaberkakteen und ab und zu merkwürdige Spuren im Sand. Zwei parallele Einkerbungen, welche ohne Zweifel von Rädern stammen. Das gepanzerte Fahrzeug des Mr. Addison, wie ich annehme. Und hier? Hier hören Sie auf, die Spuren. Versteht sich. Wieso? Ich verstehe das nicht. Der Untergrund, Mr. Hedge. Hier ist Felsen, kein Sand. Ja, auf Stein sind Spuren nicht zu sehen, Senor. Ach so. Da sind Sie aber wieder. Sie, wieder Sand, Senor. Halt! Las Salinas, Senores. Der Salzsee, Gentlemen. Ich höre mal See, aber ich sehe keinen See. Wo ist denn hier ein See? Direkt vor Ihnen, Mr. Hedge. Sie meinen diese weiße Fläche, die aussieht wie eine verschneite Wiese? Mhm. Was Ihnen als Schnee erscheint, mein lieber Hedge, ist eine Schicht von Salzkristallen über feuchtem Untergrund. Salzsumpf wäre eine präzisere Bezeichnung. Steigen wir ab. Jimmy! Yeah! Verdammt will ich sein! Wenn dieses Muli nicht das eckigste, knorrigste Ungeziefer ist, auf dem meiner Mutter Sohn je reiten musste. Yippie! Mein lieber Hedge, was ist Ihnen? Haben Sie einen Sonnenstich? Mitnichten, das ist Cowboy-Jargon. So reden die Leute im Westen. Das weiß ich aus den Buffalo Bill-Heften. Yippie! Yippie! Yeah. Nun, während Mr. Hedge sich einer ausgefallenen Ausdrucksweise befleißigt, sollten wir das tun, weshalb wir diesen Ort aufgesucht haben, und uns einer aufmerksamen Betrachtung der Spuren hingeben. Aha! Die Radspuren laufen aus. Hier, am Rand der Saline. So, so, und diese Hufabdrücke gleich daneben können doch nur bedeuten... Hier ist Addison von Pancho und seiner Bande überfallen worden. Zweifellos, Captain, zweifellos. Ah, hier Stiefelspuren, die vom Rand in die Saline hineinführen. Das sind Addisons Stiefel, Professor. Wir haben sie gleich erkannt, an dem Loch in der rechten Sohle. Einen Tag vor seinem Verschwinden hat er davon gesprochen und verlangt, dass wir ihm aus New York neue Schuhe kommen lassen. Fällt Ihnen an den Stiefelspuren etwas auf, Captain? Klar. 10 Meter weiter, da auf dem Salzsee, hören Sie plötzlich auf, wie abgeschnitten. Das ist ja gerade das, was wir uns nicht erklären können. Gewiss, Captain. Aber das meinte ich nicht. Treten Sie bitte auf die Salzdecke. Ich? Na ja. Also gut. Gut, wenn Sie wollen. Ja. Danke, Captain, das genügt. Treten Sie wieder zurück. Ja. Ja, und was soll das, Professor? Sehen Sie sich Ihre Fußabdrücke an, Captain. Und vergleichen Sie sie mit den Spuren von Addisons Stiefeln. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ehrlich gesagt, Professor, ich auch nicht. Sie sind ein Mann von Gewicht, Captain. Naja, man hat's zu was gebracht. Gute 2 Zentner, schätze ich. Ach so, 104 Kilo genau. Und Mr. Addison ist, wenn ich mich recht erinnere, schlank und von nicht eben überragender Körpergröße. Stimmt. Aber... Finden Sie es in diesem Falle nicht erstaunlich, Captain, dass Mr. Addison in der Salzkruste tiefere Spuren hinterlassen hat als Sie? Ja. Ja, wirklich? Addisons Spuren sind viel tiefer. Und was schließen Sie daraus? Tja, das ist schwer zu sagen. Na, denken Sie nach, Captain. Sie auch, Hedge, das kann Ihnen nicht schaden. Vergessen Sie dabei nicht die 2. überraschende Tatsache, mit der wir es hier zu tun haben, dass nämlich die Spuren mitten in der Saline aufhören, als habe Addison sich dort in die Lüfte erhoben. Und? Hat er nicht? Natürlich nicht. Ihnen wird ein simpler Trick vorgeführt, von der listigen Klapperschlange, wie ich vermute, und Sie fallen darauf herein. Wissen Sie denn, was hier passiert ist, Professor? Aber selbstverständlich, Captain. Na, da bin ich aber gespannt. Ich auch. Na, und ich erst. Passen Sie auf, meine Herren. Mr. Addison hält sein Fahrzeug an, hier am Ufer. Er wird von berittenen Banditen umringt, zum Aussteigen gezwungen, dann... Läuft er raus auf den Salzsee. Er denkt gar nicht daran. Er wird seiner Stiefel entledigt. Warum denn das? Weil Mr. Addison kaum dazu bereit gewesen sein dürfte, an dem von den Banditen inszenierten Hokuspokus mitzuwirken. In Addisons Stiefeln geht ein Bandit auf die Saline hinaus und... Ja, Professor? Er geht wieder zurück rückwärts, vorsichtig, in den Spuren, die er beim Hineingehen hinterlassen hat. Aha, deshalb sind die Abdrücke so tief. Versteht sich. Die Absicht war natürlich, sie zu täuschen, zu verwirren, ratlos zu machen. Ja, aber der Tank, was ist denn aus dem geworden? Und wo ist Edison abgeblieben? Eins nach dem anderen, Captain. Wie Ihr nunmehr geschärfter Blick sofort feststellen wird, sind die Abdrücke der Tankräder hier am Ufer ebenfalls tief eingekerbt. Tiefer als vorhin auf der Ebene. Folgerung? Der Tank ist rückwärts gefahren. Bravo, Captain. Der Tank ist rückwärts gefahren worden. Von Edison. Gezwungenermaßen. Rückwärts in der eigenen Spur bis zu dieser Stelle, meine Herren. Ja, und da verlassen Sie uns, die Spuren, meine ich. Präziser, die Spuren sind, da nunmehr felsiger Untergrund einsetzt, nicht mehr sichtbar. Gut und schön, aber wie finden wir die Spuren wieder? Nichts leichter als das. Wir reiten so lange am Rande des Steinbodens entlang, bis wir wieder auf sie stoßen. Ein alter Trappertrick. Professor, dass Sie der Größte sind, der größte Wissenschaftler und der größte Kriminologe, Amateurkriminologe, das habe ich schon immer gewusst, aber dass Sie auch Spuren lesen können wie Lederstrumpf und Buffalo Bill. Ja, danke, danke, mein lieber Hedge. Sie sollten allerdings auch wissen, dass ich auf Vergleiche, seien Sie auch noch so schmeichelhaft, nicht den mindesten Wert lege. Professor Van Dusen ist Professor Van Dusen. Nur Professor Van Dusen. Immer und überall. Amen. Dann wollen wir uns mal auf die Socken machen, wollte sagen. Auf die Hufe und sehen, wo die Spur hinläuft. Ganz recht, mein lieber Hedge. Was Sie betrifft, Captain... Wenn Sie mich im Moment nicht brauchen, Professor. Ich habe in Los Alamos viel zu tun. Der Arriero kennt sich hier aus, denke ich. Pedro, oh, Sie, Senor. Pedro kennt jeden Stein, jeden Kaktus. Dann ist ja alles okay. Wenn Sie was entdeckt haben, Professor, geben Sie mir Nachricht. Und seien Sie vorsichtig. Keine Sorge, Captain Ketchup. Altes Kuhn, stellvertretender Marshal Hedge, ist ja auch noch da. Werde ihn wegputzen, diesen Cascanova. La Cascabella, Senor. Ist Bandito sehr gefährlich. Gut aufpassen, Senor. Professor, Mr. Hedge, ich höre von Ihnen. Viel Glück. Hey, Mulli. Wir ritten auch los in die entgegengesetzte Richtung. Wir ritten und ritten. Immer am Rand des steinigen Bodens entlang. Gegen Mittag fanden wir, beziehungsweise fand der Professor, was wir suchten. Die tief eingedrückten Spuren der Tankräder, die von der Felsplatte wegführten, nach Süden hinein in die Sandwüste. Van Dusen wollte auf der Stelle nachreiten, aber unser Arriero bestand auf einer Pause für die Mulis. Mir konnte es nur recht sein. Pedro machte Feuer, kochte Kaffee und das berühmte Spezialgericht des Wilden Westens. Gebackene Bohnen aus der Dose. Reiter, Signores. Wo? Wie? Alarm! Zu den Waffen! Spielen Sie doch nicht den wilden Mann, mein lieber Hedge. Ein einzelner Reiter. Beziehungsweise, wie sich nunmehr unschwer erkennen lässt, eine Reiterin. Hallo, Freunde. Selber hallo. Sehen Sie mal, Professor, die Kleine hat dasselbe an wie ich. Vom Hut bis zu den Sporen. Ein Unterschied, Fremder. Deine Sachen sind funkelnagelneu. Siehst aus wie ein Greenhorn. Ist doch eins, schätze ich. Hör mal zu, kleines Fräulein. Nix kleines Fräulein, Fander. Ich bin ein Cowboy, ein einsamer Cowboy. Woher des Wegs, Cowboy? Von da, Fremder. Und wohin willst du? Nach da. Ist es erlaubt, mitzuessen und einen Schluck Kaffee zu trinken? Sowas wie dieser einsame Cowboy war mir noch nicht über den Weg gelaufen. Nicht im wilden Westen und nicht im zahmen Osten. Unter einem riesengroßen Hut, auf einem riesengroßen Gaul, mit einem riesengroßen Revolver am Gürtel, ein Mädchen, nicht größer als 1,40, nicht älter als 12, aber abgeklärt und selbstsicher wie ein uralter Pfadfinder. Sie hockte sich ans Feuer, langte zu und fragte nach unseren Namen. Und wer bist du? Billy Ann heiße ich. Das passt. Billy Ann the Kid. Hüte deine Zunge, Hatschi. Ich kann mit einem Revolver umgehen. Ob du das kannst, weiß ich nicht. Was habt ihr zwei Greenhorns im Westen verloren? Wir suchen einen Erfinder, falls du weißt, was das ist. Und seine Erfindung. Und wie wollt ihr ihn finden, diesen Erfinder? Indem wir seine Spur verfolgen. Lässt sich hören. Sucht ihr vielleicht auch Schlangen? Wie kommst du denn darauf? Weil ich das hier gefunden habe. Auf eurer Spur. Die Rassel einer Klapperschlange. Madre de Dios. La Cascabela. Er muss nah sein, Senores. Ganz nah. Auf die Mulis. Das geht weiter. Wenn Sie Angst haben, Pedro, können Sie hierbleiben und auf uns warten. Ja, warum fragen Sie mich nicht, ob ich Angst habe, Professor? Weil ich Sie kenne, mein lieber Hedge. Sie sind stellvertretender Marshall. Sie sind furchtlos und unerschrocken. Ja. Sie kommen ohne Bedenken mit, das weiß ich. Auch Pedro kommt mit. Wenn ihr es mit der Klapperschlange zu tun habt, dann braucht ihr jeden, den ihr kriegen könnt. Ich habe gerade nichts Besseres vor. Ich komme auch mit. Das kann aber gefährlich werden. Eben drum. Ihr zwei hilflosen Figuren braucht jemand, der auf euch aufpasst. Also los, Adelante! Mein liebes Kind, ich gebe hier die Befehle. Reg dich ab, August. August? Ich bin Professor Dr. Dr. Geschenkt. Hilf mir mal auf den Gaul, Hatschi. Das war dem Professor noch nie passiert. Ihm quollen fast die Augen aus dem Kopf, während sein getreuer Hutchinson Hedge, seit neuestem Hatschi genannt, eine kleine diebische Schadenfreude tief drinnen nicht ganz unterdrücken konnte. Ja, stumm ritten wir dahin, den Spuren der Tankräder nach. Die Ebene stieg an, wir kamen in die Berge, und da verschwanden die Spuren auf einer nicht sehr großen Felsplatte. Wir ritten den Rand ab, aber diesmal hatten wir Pech. Die Eindrücke tauchten nicht wieder auf. Wir hatten die Spur verloren. So scheint es, mein lieber Hedge. Vielleicht hat die Klapperschlange ihren alten Trick nochmal abgezogen. Sie meinen, der Tank sei auch hier in der eigenen Fährte rückwärts gefahren? Mhm. Unmöglich. Die Eindrücke sind nicht tief genug. Dann weiß ich auch nicht. In Luft aufgelöst haben kann sich so ein Tank ja nicht, oder? In Luft aufgelöst? Natürlich, in Luft aufgelöst. Was, mein lieber Hedge, ist das gravierendste Problem beim Spurenlesen? Keine Ahnung, Professor. Dass man nach unten blickt, zur Erde, und die oberen Regionen vernachlässigt. Obere Regionen? Was für obere Regionen? Du bist wirklich ein bisschen schwer von Begriff, Hatschi. Guck mal nach oben. Ja, da. Was siehst du? Ein Berg. Billy Ann meint natürlich nicht den ganzen Berg, sondern jene vorspringende Felsnase, etwa 20 Meter über uns. Naja, und? Der Tank ist ja wohl nicht darauf geflogen. Oh doch, mein lieber Hedge, genau das hat er getan. Gratuliere, August. Vielen Dank, mein Kind. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Pedro. Sie, Senor. Ist es möglich, den Felsvorsprung zu erreichen? Sie, Senor. Da hinten ist ein kleiner Weg, führt am Berg entlang nach oben. Sehr schmal, sehr steil, aber für gute Mulis kein Problem. Kein Problem für Mulis, wohl aber für Reiter. Für einen jedenfalls. Ich kniff die Augen zu. Ich machte meine Augen erst wieder auf, als wir am Vorsprung angekommen waren. Was ich erwartet habe. Balken, frische Kratzer, Spuren zahlreicher Stiefel. Kein Zweifel. Der Tank wurde von vielen kräftigen Männern, wahrscheinlich auch von Mulis, auf diesen Vorsprung gezogen. Mit Seilen, über Flaschenzüge. Denke ich auch. Hier geht die Spur weiter. Auf dem Weg hier. Aha. Weg und Spur führen nach Süden. Wohin, Pedro? Canyon del Muerto, Señor. Schlucht des toten Mannes. Ein ominöser Name. Sie, Señor, im Canyon ist es nicht geheuer, Señor. Kein Leben dort, nur alte Mine und verlassene Goldgräberstadt. Keiner wagt sich hinein, Señor. Nicht einmal die Indios. Der ideale Ort für das Hauptquartier einer Räuberbande. Sie. Auf zum Canyon del Muerto. Du gefällst mir, August. Partner? Partner? Schätze, wir zwei sind ein gutes Gespann. Den alten Hachi schleppen wir auch noch mit. Billy N. und Co. Klingt doch gut, oder? Ein schmeichelhafter Antrag, mein liebes Kind. Du bist mir hoffentlich nicht böse, wenn ich ablehne. Professor Van Dusen pflegt seine Fälle allein zu lösen. Abgesehen von Mr. Hedges Assistenz natürlich. Außerdem ist das, was wir vorhaben, für ein Kind viel zu gefährlich. Am besten, du reitest jetzt brav nach Hause. Hab kein Zuhause. Armes Kind. Red kein Quatsch, Hachi. Ein einsamer Cowboy braucht kein Zuhause. Dann reite, wohin du willst, aber nicht mit uns. Hab schon kapiert, August. Schade. Bis dann, ihr Greenhorns. Hier liegt was, Jungs. Über den Spuren eurer Mulis. Sollte euch interessieren. Wir sehen uns. Unausstehlicher Balg. Finden Sie, Professor? Wieder die Rassel einer Klapperschlange. Und tatsächlich über unseren Spuren. Das kann doch nur bedeuten... Ja, Professor? Später, mein lieber Hedge, später. Reiten wir. Wir ritten über kahle Berge und durch noch kahlere Täler. Am Himmel unter den unerträglich heißen Strahlen der Sonne zogen Geier ihre Kreise. Wir hingen auf den stolpernden Mulis und dösten. Nur der Professor nicht. Der behielt seine Spuren im Auge. An einer verfallenen Lehmhütte gabelte sich der Weg. Links, Senores, nach Los Alamos, rechts zum Canyon del Muerto. Und dorthin, mein Bester, werden wir uns wenden, da auch die Spuren des Tanks nach rechts führen. Sie, Senor. Professor? Ja, Hedge. Hören Sie mal, was ist das für ein Geräusch? Vielleicht Puma, Senor. Was? Puma? Um Gottes Willen. Mein lieber Hedge, was treiben Sie denn da? Sehen Sie doch, Professor, ich versuche, den Revolver aus dem Halfter zu kriegen. Ach, das verdammte Ding hat sich verklemmt. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Das Geräusch, das Ihnen einen solchen Schrecken einjagt, stammt nicht vom Puma. Auch Berglöwe, Silberlöwe oder Kugua genannt, zoologisch Panthera concolor, sondern von einem... Indio! In der Hütte schläft ein Indio! Indianer, auch das noch! Und dieser verflixte Revolver will und will nicht... Oh, da war ich wohl am Drücker. In der Tat, mein lieber Hedge. Haben Sie sich verletzt? Nichts ist passiert, bloß mein schöner neuer Halfter ist glatt durchgeschossen. Uff, uff! Wer schießt auf großes Häuptling? Aber das ist doch mein Freund, Häuptling Pfeife. Hau! Hau! Gutes Bleichgesicht aus Dampfross. Gib Häuptling Feuerwasser. Warte mal, Pfeife, du mein gefiederter Freund. Hier in der Satteltasche muss ich meine Notration Whisky haben. Wie geht's denn so? Wie kommst du hierher? Großes Häuptling hier wohnen. Nimm's mir nicht übel, alter Freund, aber ein Palast ist das gerade nicht. Früher großes Häuptling wohnen in Los Alamos. Schönes Pueblo. Aber Krieger von Weißes Vater kommen, sagen, weg hier. Hau. So, hier ist sie ja, die Flasche. Prost, Pfeife. Trink einen Schluck und gräm dich nicht. Und wenn ich bitten darf, Häuptling, schlafen Sie nicht wieder ein. Halten Sie die Augen offen. Adios. Pfeife winkt uns nach. Mit meiner Whiskyflasche, die er in seiner Zerstreutheit behalten hatte. Uhr machten wir wieder Halt zum letzten Mal. Der Canyon war, wie Pedro uns sagte, nur noch Minuten entfernt. Während unser Muli-Treiber seine Tiere tränkte an einer etwas abseits gelegenen Quelle, trieb der Professor höchst merkwürdige Dinge mit einer Wolldecke. Er hielt sie über unser Lagerfeuer, zog sie zurück, hielt sie wieder drüber, zog sie wieder zurück, mal kürzer, mal länger. Was sollte das bedeuten? Ich telefoniere, mein lieber Hedge. Was? Oder besser, ich gebe ein Telegramm auf. Ah ja. Für wen ist das denn, das Telegramm? So, die Mulis haben getrunken, Senor. Psst, kein Wort zu Pedro. Sehr schön, Pedro. Dann wollen wir weiter. Oh, nicht so eilig, Senor. Sehen Sie, was ich hier habe. Schon wieder eine Klapperschlangenrassel. Sie. Wo haben Sie die denn gefunden, Pedro? In meiner Hosentasche, Senor. In Ihrer Hosentasche? Sie, Senor. Und ich habe noch mehr in meiner Hosentasche, Senor. Weitere Rasseln. Und diesen Revolver. Hände hoch. Auch Sie, Professor Van Dusen. Und nun, Senor Hatch, schnallen Sie Ihren Gürtel ab. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Keine falsche Bewegung. Sehr gut. Und nun schieben Sie ihn mir zu. So, danke. Ja, was ist denn nun los? Das wissen Sie nicht, Senor Hatch. Erklären Sie es ihm, Professor. Pedro, mein lieber Hatch, heißt nicht Pedro, sondern Pancho. Genannt La Cascabela. Zu Ihren Diensten, Senores. Pedro ist die Klapperschlange? So ist es, mein lieber Hatch. Ich habe es schon seit geraumer Zeit vermutet. Wirklich, Professor? Wirklich. Darf ich fragen, wie Sie meinem Geheimnis auf die Spur gekommen sind? Warum nicht? Es war die Rassel, die das unausstehliche Kind am Weg fand. Auf unserer Spur. Ach. Das bedeutete, die Rassel war erst kurz nach unserem Vorüberreiten dort deponiert worden. Von wem? Nicht von mir. Auch nicht von Mr. Hatch. Und da ich das Mädchen nicht ernsthaft in Erwägung ziehen konnte, blieben nur noch Sie, Pedro Pancho. Bravo, Professor. Ein großes Bravo Ihrer Spurenlesekunst und Ihrer genialen Kombinationsgabe. Alle meine kleinen Tricks und Fallen, die für Capitano Ketchup und für seine Kollegen unüberwindliche Hindernisse darstellten, haben Sie durchschaut. Ja. Meinen Entschluss, persönlich mit eigenen Augen dem weisen Mann zuzuschauen, den sich die Gringos von Los Alamos aus dem Osten haben kommen lassen. Ja, diesen meinen Entschluss bereue ich nicht. Im Gegenteil. Ich bin entzückt, Sie kennengelernt zu haben, Professor Van Dusen. Sie werden verzeihen, aber ganz meinerseits kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich wiederhole, ich bin entzückt. Aber ich bin auch bestürzt und voller Trauer. Denn ich sehe mich zu meinem allergrößten Bedauern gezwungen, Ihrer so glanzvollen Karriere ein jähes Ende zu bereiten. Wie ich übrigens auch Ihr Leben beenden muss, Senor Hatch. Müssen Sie? Sie, Senor. Unbedingt? Leider. Und nun, Senores, wenn ich bitten darf, auf die Mulis. Wir werden im Canyon del Muerto erwartet. Ah, von wem? Von Senor Edison. Vom eisernen Wagen, den wir mühsam dorthin geschleppt haben. Von meinen Leuten und von einem Zentner Dynamit. Eine Stunde später fanden wir uns in einem alten Minenstollen wieder. Gefesselt, auf einem Berg von Dynamitpatronen. Daneben stand der unselige Tank. Übrigens nicht viel mehr als ein gewöhnliches Automobil, das oben und rundherum mit Stahlplatten verkleidet war. Im Fahrersitz hockte, gefesselt wie wir, sein Erfinder, Mr. Edison. Die letzten Strahlen der sinkenden Sonne fielen durch den Stolleneingang auf dieses interessante Gruppenbild mit Fahrzeug und auf einen tönenden Räuberhauptmann. Ein Jammer, Senores. Ein wahrer Jammer, dass dies alles nun in die Luft fliegen wird. Aber sagen Sie selbst, was kann ich anderes tun? Das stählerne Automobil ist zwar noch nicht so recht verwendungsfähig, doch zweifle ich nicht daran, dass es Ihnen, Senor Edison, und in erster Linie Ihnen, Professor Van Dusen, gelingen würde, alle Fehler auszumerzen und so eine neue, eine furchtbare Waffe zu schaffen für Ihre Landsleute, die Americanos del Norte, die uns bedrängen und unterdrücken. Aber Sie werden sie nicht bekommen, diese Waffe. Und was noch viel wichtiger ist, Sie werden mit einem Schlag zwei Ihrer bedeutendsten Köpfe verlieren. Sehr schmeichelhaft, aber... Sie meine ich natürlich nicht, Senor Hedge. noch eins, Professor. Ich kenne Sie. Ich habe gehört, wie Sie es fertigbrachten, aus einer schwer bewachten Todeszelle zu entkommen. Ein Mirakel dieser Art, angenommen, Sie könnten es bewirken, was so gut wie ausgeschlossen ist, ein solches Mirakel würde Ihnen hier gar nichts nützen. Meine Leute haben den einzigen Pfad besetzt, der aus dem Canyon führt. Und die Seitenwände könnte nicht einmal ein Bergschaf erklimmen. Emiliano! Sicherefe! Steck die Zündschnur an. Sicherefe! Senores. Ich wünsche Ihnen eine grandiose Himmelfahrt. Komm, Emiliano. Professor, mein lieber Hedge. Können Sie nicht irgendetwas tun? Sie haben doch sonst immer so schlaue Ideen. Aber mein lieber Hedge, zurzeit besteht noch nicht der mindeste Grund zur Besorgnis. Die Zündschnur wird noch etwa 6 Stunden brennen, bis sie das Dynamit erreicht. 7 Stunden und 20 Minuten. Sagten Sie etwas, Mr. Edison? Jawohl, Professor. Ich sagte, sie brennt noch 7 Stunden und 20 Minuten. Die Zündschnur. Sie irren, Mr. Edison. Sie haben die im Stollen herrschende Hitze nicht in Ihre Kalkulation einbezogen. Und Sie haben vergessen, dass hier drin völlige Windstille herrscht. So. An Ihrer Stelle würde ich schweigen, Mr. Edison. Ein sogenannter Erfinder, der einen nicht funktionstüchtigen Tank erfindet. Und Sie, Professor, Sie haben doch von Anfang an gekniffen. Aus moralischen Motiven, Mr. Edison. Aus rein moralischen Motiven. Das kann jeder sagen. Die zwei Geistesriesen unterhielten sich freundschaftlich, kollegial. Ich machte mir Sorgen, die Zeit verging. Die Zündschnur brannte bis auf wenige Zentimeter herunter. Und da wurde sogar Professor Van Dusen leicht unruhig. Merkwürdig. Er sollte längst hier sein. Unerklärlich. Wer, Professor? Wer sollte hier sein? Captain Ketchup mit seinen Mannen. In meiner Botschaft habe ich ihn expresses Verbes angewiesen, noch am Abend im Canyon einzutreffen. Und nun ist es schon fast morgen. Unerklärlich. Sie haben Captain Ketchup eine Botschaft geschickt? Wann denn? Wie denn? Bei unserer letzten Rast. Mit Hilfe des Lagerfeuers. Lagerfeuer? Da ich die Rauchsignalsprache der Pueblo-Indianer leidlich beherrsche, war es mir ein leichtes, ihren Freund, den Häuptling, zu beauftragen, nach Los Alamos zu eilen und Ketchup zu alarmieren. Wo bleibt denn nur der gute Captain? Wenn er in den nächsten 5 Minuten nicht kommt, kann er es ganz lassen. Dann gehen wir nämlich hoch. Hilfe! Schon da, Hachi. Hallo, Fremder. Hallo, August. Billy Ann... Wie kommst du denn hierher? Zu Fuß. Den Gaul habe ich oben stehen lassen. Da habe ich mich an den Banditen vorbeigeschlichen. Freust du dich, mich zu sehen, Hachi? Na und wie? Freust du dich auch, August? Lösch die Zündschnur, Billy Ann. Schnell, Billy Ann. Gleich ist sie runtergebrannt. Erst soll August sagen, dass er sich freut. Mach aus, Billy Ann, mach aus! Na, August? Ich freue mich, dich zu sehen, Billy Ann. Na also, dann wollen wir das Feuerchen mal ausschießen. Um Gottes Willen! Billy Ann, was machst du? Nicht mit dem Revolver, nicht schießen, nicht abtun! Eine Wasserpistole. Was denkt ihr denn? Meint ihr, ich schieße mit dem richtigen Revolver auf Dynamit? So, Zündschnur ist aus. Was nu? Ja, durchschleichen wie Billy Ann... Können wir uns jedenfalls nicht. Unmöglich. Wir sind 3 erwachsene Männer. Ihr seid 3 Greenhorns und 3 Trampel. Schleichen ist out. Wir müssen uns durchschlagen. Mit einer Wasserpistole und viel gutem Willen? Hast recht, Hachi. Geht auch nicht. Sag mal, Fremder, der Apparat, wo du drin sitzt, können wir nicht mit dem rausfahren? Im Prinzip ja. Nur fährt er leider nicht, der Apparat. Natürlich fährt mein Tank. Auf gerader Strecke und auf festem Untergrund. Und wir müssen über Sand und Schotter und Steigungen. Ja, das wäre möglich. Meine Herrschaften, Das Problem liegt im Gewicht. Das weiß ich selber. Durch die Stahlplatten, bester Chrom-Nickel-Stahl, wenn ich nicht irre, Mr. Edison. Was denn sonst? Durch die Stahlplatten ist das Chassis zu schwer für die Automobilräder geworden. Man muss also die Räder so verändern, dass sie die Last des Chassis auch auf schlechter Wegstrecke zu bewältigen vermögen. Wie wollen Sie denn das schaffen? Indem ich die Achsen verlängere und jedes Rad mit einem breiten Gürtel versehe, einem Laufgürtel aus Holz und Eisenbeschlägen. Laufgürtel. Gute Idee. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Weil Sie nicht Professor van Dusen sind, mein lieber Edison. Bretter und Eisenteile liegen hier in Mengen herum. Desgleichen Werkzeug. Billy Ann wird uns losbinden und dann an die Arbeit. Van Dusen führte das Kommando, wir anderen fassten zu, auch Edison, obwohl er leise vor sich hin moserte. In etwa 2 Stunden waren die 4 Radgürtel fertig. Wir stiegen in den Tank. Edison saß am Steuer. Für Chauffeurarbeiten war sich der Professor zu schade. Ein gelungener Start. Das Monstrum ratterte aus dem Stollen, die Sohle des Canyons entlang, durch die verfallene Geisterstadt, auf den Weg, der nach draußen führte. Die Banditen spritzten auseinander und schossen aus allen Rohren, aber die Kugeln prallten an unseren Panzerplatten. Damit die Kerle nicht zu übermütig wurden, warfen wir ihnen ab und zu eine Dynamitpatrone auf die Köpfe. Inmitten dieses munteren Feuerwerks kämpfte der Tank sich aus dem Canyon den Weg hoch und rollte auf die Mesa. Und hier oben bot sich uns ein wunderschöner Anblick. Schwadron Kavallerie tauchte am Horizont auf und preschte im Galopp auf uns zu. An der Spitze ritt Captain Ketchup. Halt! Da sind Sie ja, Professor. Und Mr. Edison. Und Mr. Hedge auch. Was ist passiert? Später, Captain. Begeben Sie sich in den Canyon, sammeln Sie Pancho La Cascabela und seine Banditen ein. Übrigens, Captain, Sie kommen spät. Was heißt spät? Am frühen Morgen sollte ich hier sein, hat Ihr besoffener Indianer gesagt. Am Abend. Nein, Professor, am Morgen. Heute Morgen. Ich weiß das genau. Nun ja, zwischen den Begriffen für Morgen und Abend besteht im Rauchalphabet der Pueblos eine gewisse Ähnlichkeit. Vielleicht haben Sie sich verraucht, Professor. Ein Professor van Dusen verschreibt sich nicht. Auch nicht mit einer Wolldecke. Ihr alkoholisierter roter Freund hat falsch abgelesen. Fahren Sie zu, Edison. Kurz darauf hielten wir wieder. Billy Ann wollte umsteigen auf ihren Gaul, der am Wegesrand angebunden auf sie wartete. Das war's dann, Jungs. Willst du nicht mit uns kommen, Billy Ann? Nein, Hachi. Ein Cowboy muss tun, was ein Cowboy tun muss. Mach's gut, Hachi. Tschüss. Mach's gut, August. Auf Wiedersehen, Cowboy. Hat Spaß gemacht mit euch. So long. Und damit ritt Billy Ann, der einsame Cowboy, in den Sonnenaufgang. Wir haben sie nie wieder gesehen. Es war ein halbes Jahr später, kurz vor unserer Weltreise, auf einem Empfang beim Oberbürgermeister von New York. Hello, Prof! Oh, Mr. President. Weil ich Sie gerade treffe, dieser Tank, Erkennen Sie ja, haben Sie selber gesehen drüben im Westen. Also dieser Tank steht jetzt. Wiener eins. Was Sie nicht sagen. Wissen Sie, was dieser Edison sich ausgedacht hat, das schlaue Kerlchen? Breite Laufgürtel hat er untermontiert. Das ist eine prima Idee. Edison hat sich das ausgedacht? Hören Sie, Mr. President, das... Hedge nicht. Wir sehen uns noch, Prof. Bye, Mr. Hedge. Warum haben Sie dem Präsidenten nicht gesagt, dass Sie die Radgürtel erfunden haben, Professor? Aus einem einfachen Grund, mein lieber Hedge. Ich habe kein Verlangen, als Miterfinder einer Mordmaschine in die Geschichte einzugehen. Da kann ich nur sagen, Hut ab, Professor Van Dusen. Professor Van Dusen im Wilden Westen. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Mit Friedrich W. Bauschulte als Professor Van Dusen und Klaus Herm als Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen Lothar Blumhagen, Gerd Dufner, Heinz Rabe, Jürgen Thormann und Helmut Wild. Als Billy Ann, den einsamen Cowboy, hörten Sie Bianca Kral. Ton Georg Fett, Gerd Pohlmann und Manfred Rappel. Regieassistenz Ingrid Tribowski. Regie Rainer Klute.